بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Wir haben dir ja El-Kauthar gegeben. So bete zu deinem Herrn und opfere. Gewiss, derjenige, der dich hasst, er ist vom Guten abgetrennt.